Skype-Nachricht. Jetzt, oh, herzlich willkommen zu Vier Ecken, zwei Elber. Heute am Dienstag, den 9.10.2012. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind Tobi. Salut! Und Ricky. Servus. Salut, Salut Ricky. Servus. Ja, Kinder, wie geht's euch? Wie geht's euch? Du zuerst, Ricky. Gut. Ich soll ihn nicht in jede Frage einbinden, hat er vorher gesagt. Ja, und dann frage ich ihn auch noch. Wenn wir beide fragen, dann ist okay. Gut. Okay, das ist ein schöner Einstieg in die Sendung. Ach, ihr Lieben. Ich fange mal mit einer Blockbuster-News an. Ich glaube, der Transfer ist schon fix. Kevin Prince Boateng wechselt 2013 zum FC Bayern München für 25 Millionen Euro. Was sagt ihr dazu? Wo hast du die News her? Ist die bei Moonsold, oder? Oh, wir shooten heute, ich freue mich. Ja, ich bin auch völlig übermüdet, also von mir aus können wir shooten. Los geht's. Spox.com, da steht laut Medienberichten, laut einer italienischen Zeitung, ist der FC Bayern München. So ähnlich wie amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Okay. Was war denn das? Das war nur mein Drucker, der fast das Weite gesegnet hätte. Ist schon okay, alles gut. Gesegnet alles gut, direkt, alles ja? Gut. Im Flug oder was? Was hey, du da drin? Springt gerade einer, da springt gleich einer aus, wie bis 37 Kilometern Höhe. In die Höhe springt der, genau. Der springt vom Boden 37 Kilometer hoch. Der fährt wohl auch Gladiator hin und wieder. Ja, also ich kann es euch mal kurz verraten, es geht um 18 Uhr weiter. Auf RTL? Jupp. Da müssen wir dann den Livestream anmachen. Für alle, die nicht wissen. Auf Servus TV. Stimmt, da kommt's auch. Bei Servus TV. Und zwar Red Bull Stratos. Jürgen Klopp wird aus 36.000 Kilometer Höhe. Direkt auf Jan Heinkel. Ich dachte, von Labbadias Schultern springen. Machen die jetzt beide eine Turnübung zusammen? Um sich abzureagieren, glaube ich einfach nur. Ich stelle mir das jetzt unglaublich schwierig vor, wenn man diese 3 Minuten jetzt gehört hat, überhaupt warum? Irgendwas zu verstehen. Nein. Ich möchte jetzt einfach nur mal von euch wissen, ob das realistisch ist, dass Kevin Prince Boateng, ja, der ja ein ausgewiesener Klassefußballer beim AC Mailand ist, unter Umständen irgendwann mal beim FC Bayern München aufschlagen könnte. Was möchte er denn da? Im Mittelfeld, glaube ich, laufen, spielen. Auch noch. Was wollen der, die Bayern? Der Streit zwischen Jerome und ihm, der ist ja aus der Welt geschafft. Habe ich gelesen. Ja, aber da gibt's dann immer noch einen Matthias Sammer, einen Uli Hoeneß und keine Ahnung, wer Trainer nächstes Jahr ist, aber ich kann mir das beim besten wenig vorstellen, dass er so ein, für mich ist es ein Problemkind, dass so ein Problemkind bei Bayern was verloren hat. Ich meine, es wäre vielleicht aus Münchner Sicht wäre es eine Herausforderung, der Club zu sein, der Kevin Prince Boateng ein bisschen bändigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Interesse von Bayern München ist, vor allem für 25 Millionen. Kann ja, ich mir 20 nicht vorstellen. Bis 30. Okay, dann gehen wir mal von 25 aus. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass die Bayern uns da überraschen. Aber für 25 oder für 20 bis 30 Millionen kann man, glaube ich, auch noch den ein oder anderen besseren, qualitativ netteren Spieler verpflichten. Mir ist übrigens Kevin das letzte Mal aufgefallen, als er doch ausgewechselt wurde in der Champions League und sich dann darüber so echauffiert hat. War das nicht am letzten Champions League Spieltag, als er so ausgeflippt ist? Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, es ist. Was ist da passiert? Hat er dagegen so eine Litfaßsäule getreten, wie Jürgen Klinsmann? Nee, ich glaube, er hat so eine Trinkflasche weggetreten oder nach dem Trainer geworfen, aber es gab irgendeinen Eklat. Nee, ich werde das mal nachher recherchieren, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ja. Aber ich sehe es übrigens ähnlich wie der Tobi. Und jetzt muss ich wieder euch zwei Experten was fragen. Kevin Prince Boateng spielt zwar beim AC Mailand, klingt jetzt im ersten Moment erstmal wahnsinnig groß, aber wart's nicht ihr, die mal gesagt haben, AC Mailand schlechtestes AC Mailand der letzten Jahre? Oder habe ich das woanders mitbekommen? Wir haben keine lobenden Worte über den AC Mailand verloren, das ist schon richtig. Was ich fragen wollte, ist Prince Boateng eigentlich eine Verstärkung oder wäre das, ist der, aus meiner Sicht ist er überbewertet, aber was denkt ihr? Also das wäre so ein Zehner, ne? Das wäre so ein Zehner und ja, da müsste halt wieder, wie es so ist, ne, irgendwer weichen im Mittelfeld. Aber es wäre, glaube ich, schon qualitativ wie auch quantitativ, ne? Dann könnte man schön weiter rotieren, wie sie es gerade aktuell machen. Wäre es schon eine Verstärkung, wie ich finde. Gut, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass eventuell der ein oder andere Bayern-Spieler in der nächsten Saison nicht mehr im Kader steht. Ich meine, zum Beispiel? Das kann ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Rafinha, hast du es gelesen? Ich bin kein Mann für eine Minute. Ja. Ich bin ein Mann für ein ganzes Spiel. Hat er ja auch eigentlich nicht so ganz unrecht, aber bei Bayern München funktioniert das halt nicht. Vor allem nicht, wenn du einen Philipp Lahm vor dir hast. Da wirst du einfach nicht spielen. Da wirst du einfach nur Lückenbüßer sein. Mehr ist da für Rafinha nicht drin. Er hatte oft genug die Chance, auch letzte Saison was anderes zu beweisen, aber er hat die Chance nicht genutzt in meinen Augen. Und deswegen zu Recht hat er keinen Platz in der Stammelf. Nee, das ist richtig. Zum AC Mailand würde ich gerne noch was sagen. Bitte. Weil es hieß, wir haben nicht, das ist das schlechteste AC Mailand der letzten Jahre. Da spielt ja auch der Chavani, wie hieß er? Charavai oder Charavi? Charavi. El Charavi oder El Charavi. Genau. Ja, Riesentalent. Ja, der hat auch geschossen am Wochenende. Ich glaube auch letzte Woche in der Champions League hat er auch getroffen. In Bomse gespielt, in Petersburg, Moskau, irgendwo in Russland. Ruth Gullit war vor 3-4 Wochen zu Gast bei Sky 90. Ich glaube, ich habe das in der letzten Sendung schon mal mich drüber echauffiert, weil er ja nicht Danke sagen kann. Das war nicht Sky 90, das war die Champions League. Nein, das war, oder das war auch knapp, genau, stimmt. Erster Spieltag war das, genau, stimmt, hast du recht. Wurde er von Patrick Wasserzieher gefragt, ob er denn glaubt, dass der AC Mailand in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, denn das beste Milan war, das es so gab. Und Ruth Gullit in seiner ganzen Bescheidenheit sagte dann ganz klar, ja, das lag halt daran, weil ich da gespielt habe. Schön, da hat man die Geschichte jetzt in 2 Wochen zweimal erzählt. So war's. Ich muss noch mal kurz... Habe ich das da auch schon erzählt? Ja, hast du auch schon erzählt. Aber ich freue mich schon, wenn du es nächste Woche noch mal erzählst. Alter, wie viel Gin Tonics hatte ich denn da zu dem Zeitpunkt? Du hast schon ein oder andere Mal durch dein Röhrchen gesogen. Kann ich noch mal kurz was anmerken, rein technischer Natur? Ich weiß nicht, Tobi, irgendwie dein Mikrofon macht immer so Raschelgeräusche. Kann das zufällig sein, oder? Ist das die Hose. Das ist mein Röhrchen. Okay. Lass ihn doch am Röhrchen ziehen. Okay, ich habe nichts gesagt. Und? Mann. Bevor wir zu den beiden Blockbuster-Themen kommen an dem heutigen Dienstag, möchte ich noch mal zu dem schönen Thema Weltfußballer 2012 kommen. Also geht's eigentlich ja im Prinzip nur um den zweiten Platz. Ich glaube, Messi, wieder nach der Gala im Clasico, geht da, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, obwohl er ja gar nicht Europas Fußballer geworden ist. Das war ja Iniesta. Was glaubt ihr? Gibt es da irgendwie eine Überraschung? Es sind 3 Bayern-Spieler nominiert? Oder ist das wieder eine fixe Sache für Messi, Weltfußballer 2012? Ricky, du zuerst. Ja, bitte. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf der großen Bühne in Spanien werden könnte. Iniesta. Wäre jetzt auch mein erster, den ich da nennen würde, weil... Ihr habt ja den Klassiko gesehen, ne? Oder du, Ricky, hast ihn gesehen, ne? Ja, es war ein bisschen schwierig, weil der Ola TV wirklich bildqualitativ nicht so super war. Aber ja, ich habe es versucht mitzuverfolgen. Nein, ich hab's... Du bist aber immer noch extremst begeistert von deinem Nexus 7, ne? Ja, super. Das war's, Görger. Hast du es gerade weggeschmissen? Ja. Ja. Und zwar warte ich jetzt nur noch auf meinen Rücksendeaufkleber. Das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen. Pass mal auf, schöne Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es lohnt schöne sich. Schöne Geschichte und auch sehr unkompliziert, die ganze Geschichte, wie Google das macht. Also ich habe ja das Nexus 7 jetzt anderthalb Wochen. Und habe gesagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe, das Gerät, aber für meine Verhältnisse nicht genügend. Ja, also es ist einfach, kommt an kein iOS-Gerät daran. Wenn das tatsächlich das beste Android ist, was es so gibt, dann ja, gut, sei es drum. Vom Preis und so, wirklich, es passt soweit, aber man kann halt nichts Großes erwarten. Es ist hier mal ein bisschen da hakelig, es hängt sich hier mal ein bisschen auf. Aber wer sagt, ich möchte nur 200 € ausgeben, mehr habe ich nicht, wird mit diesem Tablet nicht unglücklich werden. Ja, also das muss man schon mal so sagen. Aber wie gesagt, für mich reicht es nicht aus, also wollte ich es oder will ich es zurückschicken, und es gibt auch gleich einen Hinweis auf der wie heißt denn das jetzt, Google Play Store Seite, also da, wo man die Geschichten kauft, dass man jedes Gerät innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründe zurückschicken kann. So weit, so gut. Dann klicke ich auf diesen Knopf drauf, ja, will zurückschicken, steht dann auch da, ja, hier geben Sie mal Ihre ihre Bestellnummer ein und dann wird das auch alles super sofort erledigt. Habe ich gemacht. Danach kommt eine Meldung. Ja, also das können wir nicht mehr stornieren, weil das wurde ja schon verschickt. Und dann habe ich, glaube ich, so einen halben Nachmittag gesucht, was ich jetzt falsch mache. Hab dann irgendwann mal Google angeschrieben. Die haben sich dann auch schon nach 3 Tagen bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, also da gibt's hier diesen Ausdruck. Also da war ein Anhang in der E-Mail, den muss ich mir ausdrucken, dann ins Paket reinlegen und dann nochmal 5 Tage warten. Denn dann schicken sie mir einen Aufkleber zu, den ich auf das Päckchen kleben muss, um es dann zur Post zu bringen. Und dann, das habe ich heute jetzt gerade eben vorhin erst erfahren, Chris, wir haben darüber schon leicht gesprochen, aber jetzt gibt's News. Leicht. Dann bekomme ich mein Geld zurückerstattet, allerdings nicht, wie ihr vielleicht denkt, auf mein Konto, nein, auf mein Google Wallet Konto. Sprich, ich krieg dann die 200 Euro, um damit Apps zu kaufen für mein Android-Gerät, was ich nicht mehr habe. Und du kriegst im Prinzip 4 iTunes-Karten zugeschickt. Ja, so kann man sagen. Aber das Gute daran ist auch noch, ich krieg noch nicht mal den vollen Preis. Den kriege ich nämlich nur, wenn das Gerät original verpackt, also sprich mit Folie zurückkommt. Ja. Jetzt ziehen sie mir schon anteilig was ab, plus dann für eventuelle Beschädigungen nochmal. Gebrauchsspuren, ne? Also wie viel ziehen sie dir nur dafür ab, dass du es ausgepackt hast? Da bin ich auch mal gespannt. Bist ja auch selten dämlich, dass du das auspackst. Nein, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, aber deswegen meine Empfehlung, wer, sag ich mal, jetzt sich ein Android-Gerät holen will und nur 200 Euro hat, lass es einfach. So, was war die Frage? Weltfußballer 2012. Du sagst, es wird ein Spanier. Ich würde mich freuen, wenn es mal ein Spanier werden würde, weil verdient hätten sie sich's auf jeden Fall. Aber ja, gibt für mich ja nur Xavi und Iniesta eigentlich, die da zur Auswahl kommen, oder ja. Ja, Piqué vielleicht noch, ne? Weiß nicht. Ich finde ihn zwar gut, aber jetzt nicht so unfassbar gut. Also gibt's für mich genügend, die auf einem oder einige, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie er. Findest du nicht? Doch, finde ich schon. Aber es war jetzt eigentlich der Spanier, der mir noch so im Kopf geschossen ist. Ach so. Was haltet ihr von Fabregas? Sind das Kandidaten, die da mitmischen könnten? Nee, der hat ja zumindest zum Ende hin der letzten Saison gar nicht mehr so regelmäßig gespielt bei Barcelona, sofern ich das noch im Kopf habe. Erst jetzt ist er ja so richtig durchgestartet bei Barcelona. Von daher glaube ich das nicht. Nee. Und es kommt ja, glaube ich, auch noch immer sehr auf diesen Faktor EM 2012 drauf an, ne? In der ja, glaube ich, Cristiano Ronaldo auch gut gespielt hat. Er hat 3 Tore gemacht, sofern ich mich noch richtig erinnere. Und vielleicht ist es der kleine Überraschungssieger. Oder Cristiano Ronaldo? Von den Deutschen, das schließt du aus. Von den Deutschen, ja. Nein, ich frage dich, von deutschen Spielern her, da schließt du aus, dass da jemand. Absolut. Von den Bayern ist Lahm, Neuer und Gomez nominiert. Da höchstens Lahm. Ah, nein, Weltfußballer nicht, nee. Lahm wird nie Weltfußballer. Nein, dazu ist die Position zu unspektakulär und Ich glaube, das lassen die auch nicht zu, dass die den Homosexuellen zum Weltfußballer machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch, ja. Das musst du auch mal gesagt. Nee, der ist ja gar nicht. Er sei jetzt völlig verwechselt gerade mit einem anderen Spieler. Entschuldigung. Holger Badstuber? Arne Friedrich, was? Nee, weiß ich nicht. Was denkt denn Tobi? Ist eigentlich Toronto eine schöne Stadt für Schwule? Wegen Thorsten Frings, oder? Ich bin Arne, Thorsten Frings ist nicht in Toronto? Arne Friedrich auch in Toronto? Oder ist er irgendwie? Irgendwo muss er, glaube ich, irgendwo. In Phoenix spielt, glaube ich. Irgendwo muss ja der Name Lutscher herkommen. Das geht ja gut los hier heute. Tobi, was sagst du, Weltfußballer? Also ich glaube, solange sich ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo nicht schwer verletzen wird es, oder solange Lionel Messi sich nicht schwer verletzt und mal über 4-5 Monate fehlt, wird man ihm nicht vorbeikommen können. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, warum. Ich glaube auch nicht, dass der Faktor EM 2012 irgendwie eine Rolle spielt, weil wenn wir uns zurückerinnern an die WM 2010, wurde, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass Forlan wurde zum besten Spieler der WM gekürt. Aber Weltfußballer wurde Lionel Messi. Aber jetzt korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, dass Lionel Messi mit Argentinien im Viertelfinale an, wer war es nochmal? Könnt ihr mir nochmal sagen, gegen wen Argentinien sang- und klanglos 4-0 nach 2 Toren von Klose und... Das könnte Deutschland gewesen sein. Stimmt, danke. Ich hab's vergessen. Mhm. Mir ist echt entfallen. Und trotzdem durfte sich Lionel Messi nachher Weltfußballer nennen. Obwohl er bei dieser WM nicht positiv aufgefallen ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Turniergeschichte, dass die keine große Rolle spielt. Solange Lionel Messi auf dem Level spielt, wird es an ihm kein Weg dran vorbeigehen. Aber vielleicht könnte das jetzt endlich mal der große Pluspunkt für Cristiano Ronaldo sein, weil er spielt ja auch eine brillante Saison, Jahr für Jahr. Und er steht ja auch Messi im Prinzip in nichts nach, so in der Premiera-Division. Und jetzt hat er auch eine gute EM gespielt, ja. Vielleicht könnte das Quäntchen sein, dass er endlich mal den Cup holt. Ja gut, ich meine, man darf nicht vergessen, wer bestimmt diesen Weltfußballer? Das ist ja im Endeffekt eine Jury, die das nachher abstimmt. Und ich glaube, dass einfach zu viele in dieser Jury einen Cristiano Ronaldo von seiner Art her einfach nicht mögen und schon mal allein deswegen für Lionel Messi stimmen. Also, dass sie lieber da so einen demütigen Musterschüler. Natürlich, wer möchte das nicht? Ich meine, ich möchte das nicht. Aber wahrscheinlich die Jury. Vielleicht sie möchten eher einen bescheidenen, so wie er zumindest nach außen hin den Eindruck macht, einen bescheidenen Lionel Messi ganz oben sehen, wie einen dermaßen von sich überzeugten Cristiano Ronaldo. Kann das sein, dass Lionel Messi, sollte der tatsächlich Weltfußballer werden, das zum vierten Mal in Folge dann erreicht? Triple, ne? Nee, das Triple. Nee, das, der hat, wenn ich das richtig sehe, ja gerade 2009. Wenn du nachliest, dann wird das stimmen. Ja. 2010 und 2011. Ich bin ein bisschen irritiert, weil wohl 2009 zum letzten Mal der Weltfußballer des Jahres, wie wir ihn früher kannten, gewählt wurde. Und dann wurde das zusammengelegt mit etwas, das nennt sich, und ich bin ja echt nun kein Franzose, Ballon d'Or. Ja. Oder wie wir in Berlin sagen würden, Tobi, Ballon d'Or. Das ist der Ballon d'Or-Preis. Und den hat der Lionel Messi zweimal gewonnen. Na gut. Das ist schon, also das vierte Mal in Folge, das wäre schon eine Ansage. Übrigens, was auch noch interessant ist, wisst ihr, wer immer Dritter geworden ist bei diesen drei Siegen von Lionel Messi? Iniesta. Nee, Xavi. Echt? Immer Dritter geworden. Jedes Mal. Nee. Ja. Und zweiter immer Cristiano? Cristiano Ronaldo 2009 war er Zweiter und 2010 war Andrés Iniesta Zweiter und letztes Jahr dann wieder Lionel Messi. Kann ich noch vielleicht sagen, zu den Clubs, dreimal hintereinander FC Barcelona, Verein, Weltverein. Gibt das nicht auch als Trainer, die Wahl zum Trainer des Jahres? Ja, aber das Pep Guardiola hat ja das Amt abgegeben, er kann es ja nicht werden. Christoph Daum? Was soll der Name jetzt hier bewirken in dieser Runde? Zur Belustigung, zur reinen Belustigung. Einfach mal Christoph Daum sagen. Ja, das funktioniert immer. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte erzählt von Ruth Hullet bei auf die Frage hin? Nee, erzähl doch mal, was war denn da? Ich helfe mir für später auf. Den Gag will ich nachher noch bringen. Habt ihr Wetten, das geguckt? Wieso war doch Ruth Hullet? Nee, Raphael van der Vaart ist bei einem Seitfallzieher voll auf seinen Sender gefallen. Ich habe es gesehen. Ich habe mir gedacht, oh, die Hüfte ist kaputt. Ja, das wäre doch mal ein Impact gewesen, oder? Land zerstört, Van der Vaart. Oh, da war es wieder. Was trinkst du? Immer noch den gleichen Gin Tonic wie letzte Woche. Der stand noch darauf. Ja. Habt ihr nicht mehr das geguckt? Doch, ich hab's gesehen. Also die ersten zwei Stunden von den dreien habe ich gesehen. Und war toll, ne? Der Anfangsgag war super, oder? Von Lanz? Du meinst mit mit dem Pelz? Mit der Pelz? Ja, doch. Nehmen wir den noch zusammen? Wer ihn hören möchte, soll sich, wie heißt er, Joko und Klaas. Ist Joko und Klaas mit Böhmermann und... Mit Jan und Olli. Genau. Also Joghurt und Klaas gucke ich mir nicht an. Die mag ich irgendwie nicht. Also Ricky, du hast es nicht geguckt, ja? Nee, ich mag Markus Lanz nicht und das ist mir alles... Nee, ist mir nichts. Ich habe ja gestern Rocher und Böhmermann geguckt. Ich auch. Und müsst ihr nicht arbeiten am nächsten Tag, das kommt doch erst um 11. Nee, ich hab's auf dem iPad geguckt. Ich hab's auch bei iTunes dann geguckt. Na dann. Und ich muss sagen, Jan Böhmermann fand ich ja bis jetzt, oder ich finde ihn auch weiterhin noch gut. Ich habe ja dann die Folge angeschaut, die er danach dann noch gemacht hat. Aber die Aktion mit Christopher Lauer, die fand ich schon irgendwie kacke von ihm. Den Piraten, ne? Ja. Er hat ihn oft rasiert und... Die mögen sich irgendwie nicht. Nee, ich... Bei Böhmermann glaube ich nicht, dass er ihn irgendwie oder dass der irgendwelche Personen nicht mag, sondern er macht das bewusst. Ne? Er weiß, dass er da irgendwie einen Impact ziehen kann. Ja, der Lauer hat das ja, hat den auch richtig schön abgegrätscht, weil er ihm halt immer das gesagt hat, ich weiß ja, was sie für eine Nummer hier fahren. Und er hat ja, danach genau. einen Podcast gemacht über diese Sendung und hat es auch klargestellt, dass er schon ganz genau wusste, warum sie ihn eingeladen hatten. Genau. Und er hat halt mehr oder weniger den einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das fand ich sehr sympathisch. Du hast die Folge danach geguckt? Ich habe zuerst den Podcast gehört und dann die Folge gesehen, ja. Nee, die Folge nach der 30.09. Ja, genau, habe ich auch noch. Was so war in der Schatulle? Kam nicht. Kam nicht. Nee, ja, da waren nur Mädels da und Joachim Deutschland. Und es war auch eine schöne Folge. Schöne Folge, ja. Ich glaube, wir fangen jetzt mal wieder ein bisschen an, über Fußball zu reden, oder? Ach so, ja. Ricky, du hast da als Social Media Ambassador auf Vierecken 211 etwas vorbereitet. .org. Nein, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das intellektuellen Witze. Die also ich würde sagen, wir machen erst den Labbadia und dann den Kloppo, oder? Ach so, du meinst, das willst du jetzt wissen. Ja, also da muss ja erstmal einleitend dazu sagen, dass es am Sonntag ja heftig gerumst hat in der Bude. Ja? Ja. Ich glaube, das weiß jeder. Ach so, stimmt, ist ja ein Fußball-Podcast. Nee, aber trotzdem, falls es jemand noch nicht gehört hat, wir haben hier die O-Töne von Bruno Labbadia und Jürgen Klopp. Und wie es der Chris schon richtig angekündigt hat, beginne ich jetzt mal mit Bruno Labbadias, Pressekonferenz. Ich bin vor 22 Monaten hier angetreten. Da stand dieser Verein mit 12 Punkten am Tabellenende. Keiner hat einen Pfifferling drauf gegeben in der Zeit. Danach haben wir die Mannschaft in die Europa League geführt. Wir haben knapp 20 Millionen Etatsenkung mitgemacht. Wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen müssen. All diese Dinge. Und muss ich sagen, ich kann gewisse Dinge nicht akzeptieren, wenn ein Trainer wie der letzte Depp dargestellt wird, als hätte er gar keine Ahnung, muss man hier ganz klar sagen. Mich wundert es nicht, weil die Zuschauer dazu aufgewiegelt wurden in den letzten Wochen immer wieder, ja, weil einfach absolute Unwahrheiten. Jetzt kommen wir zu Raphael Holzhauser. Raphael Holzhauser wäre heute nicht mehr hier im Verein, wenn ich vor ein paar Wochen nicht das Veto eingelegt hätte, dass er nicht ausgeliehen wird. Muss man ganz klar sagen, ja. Raphael ist in der Halbzeitpause schon gekommen, hat eine klare Verletzung gehabt oder hat angezeigt, dass er Probleme hat und hat dann darum gebeten, dass er ausgewechselt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und da ist eine totale Grenze erreicht. Auch hier in Stuttgart, das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und mich wundert es nicht, dass es alle paar Monate hier einen neuen Trainer gibt, wenn man sich so verhält, wie es hier der Fall ist. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss? Gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Das muss ich hier mal ganz klar deutlich sagen. Kann die Leute hier nicht verstehen, aber vor allen Dingen auch die schreibende Zunft. Ich weiß, dass sie das jetzt wieder persönlich nehmen werden, aber das muss hier mal ganz klar gesagt werden. Weil da ist das Fass absolut voll. Einige haben sich in den letzten Wochen Unwahrheiten erlaubt, die absolut unter der Gürtellinie waren. Da warte ich einfach, dass auch Sie das Ganze mal hinterleuchten und nicht einfach nachschreiben. So, und ich glaube, wir hinterleuchten jetzt und schreiben nicht einfach arschgeleckt. Nach. Arschgeleckt. Ja, also ich als Mann, der nicht so dicht am Verein ist wie ihr Berliner, muss jetzt wirklich mal fragen, Raphael Holzhauser, Fragezeichen? Also Tobi scheint wieder das Mikrofon ausgeschalten zu haben, deswegen antworte ich. Muss ich ganz kurz einen Ticken weiter ausholen. Ich habe am Sonntag, bevor ich das Spiel gesehen habe, mir überlegt, welchen Stuttgarter Spieler ich aktuell auf gar keinen Fall abgeben würde, wenn ich der VfB bin. Mhm. Und mir fiel zuerst überhaupt niemand ein, habe ich mir gedacht, egal wen du da jetzt rausnehmen würdest, das wäre eigentlich egal. Und nach dem Spiel gegen Leverkusen war das der einzigste, bei dem ich so das Gefühl habe, das könnte was geben. Raphael Holzhauser. So, also wenn das jetzt. Also den habe ich ja gar nicht auf dem Radar. Nee, hatte ich auch nicht, aber der hat für mich das beste Spiel gemacht. Er war für mich der beste Spieler im Spiel gegen Leverkusen und auch gegen. Und der sollte abgegeben werden, oder wie? Ausgeliehen sollte er werden. Und dann hat Bruno sich dazwischen geworfen und hat gesagt, so nicht, Raphael bleibt hier, ja, und hat den Transfer verhindert. Und jetzt komme ich schon zu meinem ersten kleinen Problempunkt bei seiner Aussage. Also ja. Da konnte er praktisch intervenieren, konnte, sag ich mal, so ein bisschen eingreifen in die Transferpolitik des VfBs und an anderer Stelle dann offensichtlich nicht. Ist ja das, was er hat ja das auch kritisiert, dass er hier diesen schweren Weg mitgeht, er sich opfert, diesen schweren Weg geht er mit, kann keine neuen Spieler holen und ist mehr oder weniger handlungsunfähig, muss mit dem Material umgehen können, das er in der letzten Saison hatte, aber bei Raphael Holzhauser. Er musste auch 20 Millionen Etat Einbußen hinnehmen. Tobi, du liest immer Stuttgarter Nachrichten. Das hat er ja gerade erzählt, glaube ich. Ja gut, erzählen kann er viel. Ja gut, ich meine, wenn man überlegt, was ein Khalid Boularouche verdient hat, man darf ja nicht nur berechnen, was ein Spieler Einnahmen oder Ausgaben bringt, sondern auch, was er verdient. Und sie mussten, aber ich glaube nicht, dass es quasi vom letzten Spieltag der letzten Saison auf den ersten Spieltag der neuen Saison gemeint war, sondern generell auf die letzten, seitdem er eigentlich da ist, musste er um 20 Millionen die ganze Geschichte senken. Und ja, ich verstehe es nicht so ganz. Ich lese zwar hin und wieder die Heimatzeitung von mir und ich kann, wie die auf die 20 Millionen kommen, ich weiß es nicht. Aber die erste Frage, die sich mir aufgedrängt hat nach dieser Pressekonferenz, sag mal, der hat doch in der letzten Saison eigentlich mit der gleichen Mannschaft gespielt. Es hat so viel neue beziehungsweise Leistungsträger hat er ja nicht verloren, Tobi. Nö, also was heißt Leistungsträger? Er hat halt den Julian Schieber verloren, auf den sie viel gesetzt haben, aber der leider letzte Saison nicht das bringen konnte, was man sich von ihm versprochen hat. Und man hat wen haben sie denn noch abgegeben? Na, Leistungsträger. Niemanden. Ja, den Boularouche haben sie abgegeben, ne? War das noch ein Leistungsträger? Der war nie einer. Spielerisch nicht. Aber er war, glaube ich, ein Sprachrohr, oder? Auf dem Platz. Na gut, ich meine, er gehörte zu den Ältesten, zu den Erfahrensten. Ich kann mir schon vorstellen, dass der was zum Sagen hatte im Team. Mhm. Aber ob das jetzt so entscheidend war, also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau, wo der jetzt spielt, Khalid Boularouche, aber mittlerweile ein Verein. Ist der nicht neulich, ja, nee, der ist ins Ausland gegangen, weil neulich habe ich den noch irgendwo rumspringen sehen. Kann das sogar sein, dass der nach England gegangen ist? Ich weiß es nicht, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ich guck schnell nach. Wer ist denn zu Hoffenheim gewechselt? Von Stuttgart. Nee, von auch ein guter Innenverteidiger, ne? Bei Lissabon. Bei Lissabon. Mathieu. Ach ja, Del Pierre, genau. Khalid Boularouche spielt bei Lissabon. Sporting oder Benfica? Sporting. Richtige Wahl. Hier sagen. Nee, aber, auf meinen Punkt kurz hinzukommen. Ja. Also, im Endeffekt hat er nicht viele Leistungsträger beziehungsweise keinen abgeben müssen. Schieber. Naja, Schieber ist doch schon ein Leistungsträger. Nein, finde ich nicht. Nur weil er jetzt in Dortmund nicht der große Major. Der hat doch letzte Saison auch nichts gerissen beim VfB. Ist das so, Tobi? Er war, ich meine, der einzigste Grund, warum er jetzt in Dortmund spielt, war das Spiel in Dortmund bei dem 4-4, wo er zwei Tore macht nach seiner Einwechslung. Und aber das ansonsten. Spiel des Jahres, ne? Ja, aber ansonsten war es das, glaube ich. Okay. Da muss ich ihm richtig zustimmen. Was aber, glaube ich, eher ein Problem sein könnte, weil er immer wieder auf diese 20 Millionen anspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei vielen Spielern Einschnitte gemacht haben, dass sie einfach ins Gehalt mehr oder weniger gekürzt haben. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig für einen Trainer oder für einen Chef allgemein, wenn du einen Betrieb leiten musst, wenn du erstmal von deinen ganzen Angestellten das Gehalt um 30% kürzen musst, da erstmal die noch so zu motivieren, dass sie das Gleiche bringen wie die letzte Saison, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Das ist doch die undankbarste Aufgabe, die du haben kannst, ja, wenn du nach einer ordentlichen Saison, ja, Euroleague etc., da muss es ja im Prinzip immer eine Steigerung geben. Und wenn dir dann auch noch der Etat um 20 Millionen gestrichen wird, ja, aber also jetzt nochmal. Aufgabe gibt's doch gar nicht. Nein. Ich möchte aber, also ich weiß ja nicht, ihr habt alle beide auch Fußball gespielt. Ja, und das kann ja sein, dass ich jetzt mir denke, Mensch, der hätte mal jetzt vielleicht einen kleinen Bonus verdient oder irgendwas und jetzt kommt der nicht. Aber wenn ich dann unzufrieden bin und stell dann praktisch Fußballspielen ein, also die schaden sich doch alle nur selber. Ist doch jetzt, wo ich mich da am Sonntag hingesetzt habe und mal überlegt habe, welchen Spieler würde ich jetzt nicht abgeben wollen vom VfB. Denn und dann sage ich, nee, das, also im Endeffekt kannst du da keinen gebrauchen aktuell. Ja, das so werden doch auch andere Vereine denken. Also ich meine jetzt nicht so Leute wie Holzhauser oder so. Die sind mit Sicherheit Perspektivspieler, aber ein Tusky, der muss doch einen ganz anderen Anspruch an sich selber haben. Der kann doch, selbst wenn er unzufrieden ist, kann er doch, der kann doch so nicht auftreten. Also das geht doch darum, was die für eine Leistung an den Tag legen. Das ist doch auch für sie wichtig, für die Spieler, dass sie dann sich wieder anbieten. Sollten sie tatsächlich aus Gründen, ja, wie zu wenig Geld oder so, den Verein verlassen wollen, dann müssen die sich doch jetzt hier über den VfB präsentieren und anstrengen. Die können doch nicht so eine Leistung abliefern. Nein, das ist das leidige Thema. Du weißt ja nicht, wie es intern in den Strukturen der Mannschaft aussieht. Also es ist ja immer so schön, es gibt immer die Mannschaft, da kämpft der eine für den anderen. Da stimmt die Chemie innerhalb des Teams. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, daran wird es liegen. Es scheint so, als wenn das alles so nicht mehr, das Gefüge in der Mannschaft da nicht mehr stimmt. Sie haben ja schon ein paar neue geholt. Also ich finde ja an den Tonai Toro, ne, den. Moment mal, Chris, die haben drei neue geholt. Und von den drei neuen war bis zum letzten Spieltag alle drei verletzt. Und das sind alles keine, für mich sind das sind keine Spieler, die jetzt da auch mal Wirbel im Verein reinbringen. Nee. Aber so ein Tonai Toro und dann auch irgendwann mal, ja, wenn er denn mal verletzungsfrei sein sollte, einen Daniel, oder wie heißt er? Daniel Didavi. Aber was nützt dir denn das Gerüst, wenn du keine Schrauben hast? Ja, schön, Herr Latteck, dass Sie jetzt mit so welchen Geräten hier auffahren. Aber nee, ich bin schon der Meinung, dass man jetzt nicht großartig die großen MVPs holen muss, sondern dass man auch einfach mal nur mal neue junge Spieler holt, um die ganze Mannschaft anzutreiben, um den Zweikampf in der Mannschaft anzutreiben. Und ich weiß nicht, ob man da die falschen Charaktere geholt hat. Man hat keine Charaktere geholt, ist meine Meinung. Also es fehlen eben die Charaktere in Stuttgart. Es war halt einfach auch kein Geld. Auf der Mannschaft aber auch. Auf dem Platz. Was Tobi sagt. Ist richtig. Es war kein Geld. Ja, es war kein Geld da, aber Tobi. Aber es schaffen ja auch andere Mannschaften ohne Geld was zu erreichen. Das wollte ich gerade fragen, Tobi. Hätte man nicht vielleicht an Stuttgarts Stelle so Leute wie zum Beispiel so ein Labels holen sollen oder so? Ja. Ich hab's nicht gehört. Ich habe leider gerade einen Kontakt. Hätte man vielleicht nicht so Leute wie ein Tobias Levels holen können, also oder so? Natürlich im Altersgefüge nicht mehr drin. Ne? Ja, ich glaube, dass Tobias Levels nicht zum VfB gegangen wäre. Der ist mit Düsseldorf letztes Jahr aufgestiegen und der wäre, also speziell Tobias Levels. Vom Typ her kann man das, glaube ich, schlecht sagen. Ich glaube, dass einfach generell kein Geld da war oder beim VfB. Es ist ganz schwer. Ich meine, das Skurrile ist ja, es ist ja seit Jahren immer das Gleiche mit dem VfB. So, nach dem Motto, wir finden uns damit ab, Hinrunde spielen wir scheiße und dann Rückrunde holen wir das wieder auf. Genau, der Herbst ist immer traditionell schlecht beim VfB. Aber wie erklärt man das? Das kannst du nicht erklären, das ist Zufall. Das kann aber kein, also pass mal auf, es gibt ja, einmal ist Zufall, zweimal, wie sagt man dann? Zweimal ist kein Mal. Nee, zweimal ist eine Tendenz. Und also das passiert ja jetzt, wie der Tobi schon sagt, seit Jahren, ich glaube seit 4 Jahren ist es gang und gäbe, dass die innere Hinserie scheiße läuft für Stuttgart. Wäre es immer der gleiche Trainer, würde ich sagen, okay, da hätten wir vielleicht das Problem. Ah. Aber sie wechseln ja im Stundentakt bald die Trainer aus. Ist denn das Umfeld von Stuttgart, vom Club, von der Stadt so unruhig, so wild? Habe ich nie so wahrgenommen. Ja, schon so. Ich erinnere nur an Bubble. Ich erinnere mal nur an diese Aktion mit Bubble damals. Sie sind schon sehr schnell unzufrieden. Das Publikum. Aber welche Ansprüche habt ihr denn, ihr Berliner? Wir alten Schwaben. Ja. Was habt ihr denn für Ansprüche? Naja, ich meine, viel Nährboden und wenig Einsatz dafür. Viel Ernte, wenig Samen. So nach dem, oder das ist, glaube ich, das Motto von Stuttgart. Und wenn die Säung nicht gut läuft, dann, ich kann es ja nicht sagen, warum. Ich war jetzt schon in so vielen Stadien in Deutschland, aber ich habe noch nie erlebt eigentlich, dass ein Team so schnell von seinen Fans ausgepfiffen oder dass die Zuschauer so schnell unzufrieden sind. Wie Stuttgart. Na, Marcos Antonio, Nürnberg. Na? Er hat es verdient. Also, jeder sagt es, jeder. Ich glaube, selbst Marcos Antonio sagt es. Und was hält. Hat er sich auch ausgebuht? Bitte? Ob er sich auch ausgebuht hat? Ich glaube innerlich schon. Ich glaube innerlich schon. Hm. Ich glaube, er war, glaube ich, Gott froh, dass er raus durfte. nach diesen 15 Minuten. Und nachdem ich das Spiel gesehen habe, glaube ich das auch. Aber als ich das nur gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, der konnte sich ja dann gar nicht mehr beweisen. Aber wir kommen vom Thema ab. VfB Stuttgart. Aber das ist sogar besser geworden, Tobi. Erinnere dich mal an Ende der 90er. Da war das noch schlimmer, fand ich, in Stuttgart. Also so mit den jungen Wilden, junge Wilde nicht, aber mit Magath und so hat dann hat der Verein oder hat die Mannschaft wieder ein bisschen an Ansehen gewonnen. Aber ich kann mich erinnern, so Ende der 90er war, also da gab's mit dem magischen Dreieck, da wart ihr ja der Shit, sage ich jetzt mal. Ne? Nein, eben nicht. Da fand ich auch, waren die Fans viel zu ruhig. Also für diesen. Also das kann ich nicht beurteilen. Okay. Ja, das war die Zeit, als ich halt eine Dauer. Sportlich meinst du das jetzt? Oder so. Dauerkarte hatte. Und da fand ich wirklich. Da war relativ wenig los in Stuttgart dafür, dass man eine gute Mannschaft hatte. Und als es dann mal nicht so lief, fand ich, war das noch schlimmer als jetzt. Also heutzutage hast du ja wenigstens den Typen an der Seite stehen mit seinem Megafon, der immer mal wieder für Stimmung sorgt. Und früher war halt dann 60 Minuten Ruhe und fertig. Aber die Fans sind schon schwierig, oder Tobi? Kann man schon so sagen? Sie sind halt wahnsinnig schnell unzufrieden. Sie glauben halt, ich glaube, die Stuttgarter haben das Problem, dass sie zwischen Anspruch und Wirklichkeit oft weit auseinander sind. Ich glaube, die Ansprüche eines VfB Stuttgart sind am Anfang von jeder Runde immer, okay, wir müssen auf jeden Fall vorne mitspielen. Wir müssen vorne mitspielen. Und wenn es nicht funktioniert, man hat gesehen, ich erinnere mich an mein letztes Jahr in Stuttgart, das war so, ich glaube, 96, bevor sie Pokalsieger wurden unter Jogi Löw, haben sie in den ersten fünf Spielen haben sie fünfmal gewonnen, vier Spiele davon allein 4-0. Da war die Rückrunde war nicht mehr so hervorragend. Sie sind, glaube ich, dann Fünfter oder Sechster geworden zum Schluss. Aber trotzdem hat diese Euphorie am Anfang hat die dazu beigetragen, dass die Stimmung in den Stadien, dass die Fans immer zufrieden waren. Und wenn einfach schon mal die Saison schlecht anfängt und sich das bis in Herbst oder in Winter reinträgt, dann haben sie Stuttgarter, dann haben sie Spiele einfach schwer bei dem Publikum. Warum ist das, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann es nicht sagen, vielleicht liegt es daran, weil im Umkreis von Stuttgart, sage ich mal, keine Konkurrenz da ist. Naja, eigentlich ist ja Konkurrenz da. Also jetzt noch nicht so richtig groß, sage ich jetzt mal, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man nirgendwo anders hingehen könnte. Gibt es ja nur so ein richtig fettes Derby? Naja, Derby ist. Muss man schon über die Landesgrenzen. Es wäre halt dann schon sowas wie Karlsruhe. Da geht's. Ja, ging's, gut, aber. Aber ist ja jetzt nicht so, dass Karlsruhe jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr Bundesliga spielt. Also da ist ja schon, sind ja schon Vereine in der Nähe, zu denen man hintendieren könnte. Hoffenheim, gut, ist ein. Ja, hast du das gerade ausgesprochen? Sag nochmal. Hoffenheim. Und auch Freiburg ist dann wieder zu weit weg, aber Karlsruhe, Hoffenheim, das sind schon, finde ich, zwei Vereine. Wenn ich jetzt, sag ich mal, jung bin und mir der VfB irgendwie nichts gibt, da könnte man sich schon hingezogen fühlen, weiß ich nicht. Aber ich wollte noch, Tobi, ich wollte dich noch was fragen, du hast es gerade gesagt mit dem Geld. Wie kommt das eigentlich? Weil unsere Region, also in der wir früher gewohnt haben, ist ja dafür bekannt, dass da eigentlich viel Geld da ist, gerade durch den Mittelstand und so. Und der VfB hat ja, wenn ich das immer richtig sehe, auch bei seinen Werbepartnern immer so auf regionale Kollegen da gesetzt. Wie kommt es, dass die so schlecht irgendwie finanziell dastehen? Also jetzt abgesehen mal vom Stadion, aber sie haben ja schon immer finanzielle Probleme gehabt. Vielleicht haben sie einfach schlechte Verhandlungsführer, was das angeht. Dass sie einfach... Ich sag nur Ruf. Kann ich nicht dazu sagen. Also ich kenne mich in der Richtung zu wenig aus, was beim VfB da abgeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, wie du schon sagst, bei einem wirtschaftlich so starken Umfeld, wie es der VfB Stuttgart hat, dass es da nicht möglich ist, passende Geldgeber oder Sponsoren zu finden, die auch mal nach einer verkorksten Saison so viel Geld reinstecken, dass der Verein in der darauffolgenden Saison wieder das Kapital hat, um wieder vorne mitzuspielen. Vielleicht ist es... Kannst du nicht sagen. Es ist für mich auch total verwunderlich. Aber vielleicht stinkt ja auch der Fisch am Kopf und vielleicht sollte man da mal bei eurem Manager, wie heißt der noch? Was heißt denn da eurem? Der Manager ist Freddy Bobic, aber für mich habe ich ja schon mal gesagt. Ich meine den Chef, wie heißt der? Auch da ist ja gerade ein neuer Präsident gekommen. Ach so, okay. Der Mauser oder so. Wie heißt der, Tobi? Mäuser. Wer lange dabei ist und immer mal wieder seine Finger mit im Spiel hat, ist der Ruf, soweit ich das weiß. Der Ruf. Wie Tobi, weißt du genau, wie der mit Vornamen heißt? Ich müsste nachgucken. Ulrich Ruf heißt er. Ulrich Ruf, ja. ihr seid doch aber, ihr sage ich immer, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Der Stuttgarter Fan als solches ist aber, glaube ich, auch relativ unzufrieden mit der Personalie Bobic, oder? Also so. Nee, ich glaube eher mit der Personalie Vorstand generell. Ich glaube, mit Bobic haben sie nicht so das Problem, weil Bobic ist dann doch einer, der schon selber das VfB-Trikot getragen hat und erfolgreich. Mhm. Und das wissen sie, glaube ich, schon zu schätzen. Aber ich glaube, das Problem ist immer mehr der Vorstand. Also es gibt mindestens immer genauso viele Trainer-Rausrufe, wie es auch Vorstand-Rausrufe gibt, wenn es kritische Situationen in Stuttgart gibt. Und mit einem Dieter Hund, der einfach Sympathiepunkte im Minusbereich hat, wird sie das auch nicht ändern. Okay. Habe ich völlig anders, oder nehme ich völlig anders wahr, sage ich jetzt mal hier im Norden. Also. Na, ich mag Freddy Bobic nicht sonderlich, aber das ist, kann ich... Ich kenne auch andere Menschen. Ah, auch so, dachte jetzt. Meinst nur mich. Außer uns zwei. Ja, aber kenne ich noch. Ich wollte noch nachfragen, jetzt eine persönliche Frage. Er hat ja auch gesagt, ein Trainer sei nicht der Mülleimer. Ja, irgendwie ja eigentlich schon, oder? Er muss sich doch eigentlich da vor die Mannschaft stellen und im Endeffekt ist er der Mülleimer für den ganzen Quatsch, der von den Medien kommt. Und ich meine, Labbadia ist ja schon so lange dabei, er kennt ja das Business. Ich glaube, das meint er doch gar nicht, dass er sich vor die Mannschaft stellen muss, sondern er ist immer der Erste, der aufs Maul kriegt. Das meint er damit. Ja, aber das ist doch schon seit Jahr und Tag das Gleiche in jedem Verein. Ja, aber niemand hat es doch angesprochen in den letzten Jahren. Also immer kriegst du als Trainer aufs Maul, wenn du da irgendwie unglücklich verlierst oder so, oder wenn es mal nicht läuft. Na, wer denn sonst? Natürlich. Wer soll denn sonst? Wer denn sonst? Völlig richtig. Er trägt die Verantwortung, er ist der, der sich... Ich bin der Meinung, dass das aber ganz einfach damit zusammenhängt, dass der Trainer immer gewechselt werden kann. Also weißt du, was ich meine? Es ist halt die billigste Alternative. Ich meine, was willst du machen? Ja. Willst du das ganze Team auswechseln? Das funktioniert halt nicht. Nein, das funktioniert natürlich nicht, aber es ist die einfachste Zielscheibe, auf die man schießen kann. Aber er weiß, und das ist immer das, wo ich mir so denke, er weiß doch, was auf ihn zukommt. Also aber der Tobi hat ja gerade gesagt, das ging ja nicht erst am 34. Spieltag der letzten Saison los. Sprich, er wusste, was auf ihn zukommt. Und dann muss ich natürlich als Trainer, wenn ich sage, also so kann ich nicht, oder wenn ich das Gefühl habe, so kann ich nicht arbeiten, so geht's für mich hier nicht weiter, muss ich die Konsequenzen ziehen. Aber ihr als Wahlberliner, habt ihr da irgendwie mal was aus dem Raum Stuttgart mitbekommen, ob da die Presse, ob da irgendwie die Tageszeitung unter der Gürtellinie agiert oder so? So hat es sich hier angehört. Ich glaube, dass es nicht arg viel anders ist wie bei anderen Bundesligisten. Das Ding ist vielleicht, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es einfach keine sportliche Alternative gibt zum VfB im Umkreis, als in Baden-Württemberg. Weil ein SC Freiburg ist ein Sympathieverein, Hoffenheim ist noch so nebenbei und sonst gibt es niemand. Man kann sich nur auf den VfB Stuttgart einschießen, wenn man in Baden-Württemberg lebt und sich für Fußball pressetechnisch engagiert. Weil egal wo, in München ist es doch auch nicht anders. Die Münchner haben doch auch immer gleich Dreck am Stecken oder mit der Presse Probleme, wenn es mal nicht läuft. Ich meine, die gewinnen jetzt ein Spiel nach dem anderen, haben ein Spiel bei den Weißrussen verloren und die Presse haut da ran, wie wenn die Stimmung wäre, wenn sie noch kein Spiel gewonnen hätten. Aber und in anderen Regionen, Nordrhein-Westfalen, ich meine, wie viele Vereine gibt es um Hannover rum, auf die man sich einschießen kann, wenn es nicht läuft? Wie viele Vereine gibt es im Pott? Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe auch viel Kontakt zu den ganzen Wolfsburger, durch meine ganze Familie bekomme ich mal viel von der Wolfsburger, von der Watz mit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es läuft ja aktuell sehr schlecht. Und da hört man nicht Sachen, die unter der Gürtellinie sind. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen beim Herrn Labbadia. Aber es scheint ja so zu sein, so wenn er sich so harsch äußert gegenüber der ganzen Presse etc. Also ich glaube, da ist aber auch der gute Herr Labbadia ein nettes Ziel, weil er, glaube ich, doch schon ein polarisierender Typ ist. Bruno Labbadia, ich hab mal gerüchteweise gehört, ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist. Dass er schwul ist? Nein. Was hast du jetzt gesagt? Im Gegenteil sogar. Ich hab mal gehört, dass der Grund... Eine Frau ist. Der eigentliche Grund, warum er damals beim HSV und bei Leverkusen entlassen wurde, waren nicht die sportlichen Leistungen des Teams, sondern weil er, und ich begebe mich jetzt auf ganz dünnes Eis, wenn der liebe Bruno das hört, ich habe es nur gehört und mir ist eigentlich wurscht, aber ich wollte es einfach mal einwerfen. Anscheinend geht er hin und wieder mal Flirtattacken auf Spielerfrauen. Was ist denn da los? Anscheinend ist er nicht ganz abgeneigt Frauen gegenüber, die bei dem jeweiligen Verein oder die Männer haben, die bei dem jeweiligen Verein spielen, den er gerade trainiert. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, aber... Haben wir jetzt gerade die Titelsnachricht für die Donnerstagsausgabe vom Kicker kreiert? Der CM Punk des Fußballs. Ricky, manchmal hasse ich dich wirklich für solche Aussagen. Wieso hat Labbadia auch schon mal einen Fan an die Brille vom Kopf geschlagen? Nein, aber er hat neulich mal einen Vagina genannt. Ih, das ist ja ekelhaft. Nee, aber das kann ich natürlich jetzt, Tobi, habe ich noch nicht mitbekommen, aber ich glaube, irgendwas ist schon mal schiefgelaufen bei Labbadia, denn das ist, wie du sagst, ja schon häufiger mal so gewesen bei Bundesliga-Vereinen. Eigentlich war er nur richtig erfolgreich mit Abstrichen letzte Saison beim VfB, also Hinrunde ist sowas, so ein Quatsch zählt für mich nicht. Also wenn, dann muss die ganze Saison sein. Und bei Kräuter Fürth damals, oder? Ja, aber da hat er auch den Aufstieg nicht geschafft. Ich meine, er hat eine erfolgreiche Saison gespielt, aber er hat es auch, wie viele andere vor ihm, nicht geschafft, mit dem Verein aufzusteigen. Können wir ja mal kurz auf die Umfrage eingehen, die ich heute... Genau, komme ich wieder ins Spiel. Und zwar habe ich ja heute mal die Frage gestellt, welcher Bundestrainer am meisten wackeln würde. Und Bundesliga-Trainer meine ich natürlich. Und habe einfach mal ein paar Namen reingeworfen. Büskens, Magath, dann Weinzierl, Labbadia, Hecking, Bubble und Schaaf. So, ein richtiges Ergebnis kam nicht heraus. Haben nur 3 Leute mitgemacht. Die anderen könnten es auch mal machen. Büskens, Magath und Weinzierl sind da die genannt werden. Was denkt ihr? Wer ist da so aktuell am gefährdetsten? Also, wenn wir schon bei Labbadia sind... Ja, aber die ja nicht, nee. Also ich glaube, das ist irgendwie schon der Büskens. Also ich habe für Büskens gewotet, weil im allgemeinen Befinden, glaube ich, von Fußball Deutschland knallt es gerade ganz schön auf meinem Ohr. Muss ich sagen. Hört ihr das auch? Nein, das ignorieren wir jetzt, oder? Ricky? Ja, was? Entschuldigung, ich musste gerade, mein Kind hat gerade live in der Sendung Fieber bekommen. Also ich finde, das Empfinden über Mike Büskens in Fußball Deutschland ist viel zu positiv. Er ist Tabellenletzter und er hat irgendwie noch keine überragende Leistung irgendwie dargeboten, außer, kann man sagen, er hat gegen die Wölfe nicht verloren, aber ist aktuell, glaube ich, auch nicht so schwer. Ich glaube, dass es wirklich Mike Büskens ist, der sich mal langsam sputen muss, punktetechnisch. Wobei, also, dass wir da auch einen Hacking und einen Bubble draufstehen haben. Ich glaube, die beiden sind relativ safe. Die kommen so langsam ins Rollen. Ricky, was ist denn deine Meinung? Wer könnte denn... Ja, ich hab den Weinzierl gesagt. Von Augsburg. Weil, ich weiß nicht, ich habe so... Augsburg spricht man das aus. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, dass da... Also, dass das nicht die Optimallösung war als Trainer. Also, dass man einfach nichts Besseres bekommen hat und könnte mir vorstellen, dass man da am ehesten reagiert. Büskens wird mit Sicherheit noch ein bisschen diesen Aufstiegsbonus haben. Also, darauf haben sie ja so lange hingefiebert, dass sie endlich mal Bundesliga spielen. Und irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass man bei Büskens... Ja klar, wenn der jetzt die nächsten 5-6 Spiele verliert, wird's eng. Aber ich meine nur, wie es aktuell aussieht, könnt ihr mir vorstellen, dass man bei Büskens eher nochmal dir beide Augen zudrückt. Interessant wird's für mich für Magath, weil das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Das ist der Mann, dem man einfach all das gibt, was er will. Er ist das krasse Gegenteil im Endeffekt zu Labbadia. Er bekommt alles, was er will und setzt es nicht um mit der Mannschaft. Jetzt hat heute ja Naldo gesagt, ja, es liegt nicht an der Mannschaft, es liegt nicht am Trainer, es liege an der Mannschaft. Aber selbst da muss ich sagen, der Trainer stellt ja die Mannschaft auch auf und wenn er da merkt, dass Spieler nicht so gut sind, wie er das sich gedacht hat, dann muss er ja irgendwie mal reagieren. Also im Endeffekt dreht er ja immer nur an denselben Schrauben. Also er wechselt, der bringt ja jetzt nicht ganz neue Leute, sondern schiebt mal den dahin, dann ist der Olic mal draußen, dann kommt der mal rein. Also, weiß nicht, das wirkt alles auf mich so ein bisschen, also, ja, so unkontrolliert. So, ja, weiß ich nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ähnliches hat ja auch Benaglio über Magath gesagt und da scheint ja noch die Mannschaft hinter dem Trainer zu stehen. Damals bei Schalke auch gesagt, die Schalker Spieler. Und jetzt guckt das an, was Fafan da abzieht auf dem Platz. Wahrscheinlich musst du das als Spieler sagen. Vor allen Dingen, wenn dein Trainer Felix... Eine großartige Antwort auch, ne, von Fafan, ne? Als wie war das, wie war die PK nochmal irgendwie, hat Farfan Magath irgendwie on-air gedisst, ja, in irgendeinem Interview. Und da hat Magath gesagt, ja, also wenn ein Raoul mich kritisiert, ja, dann mache ich mir darüber Gedanken, ja. Aber das war, glaube ich, kein Farfan, es ging da nämlich um Jermaine Jones. Nee, es war Farfan, nee, der... Jermaine Jones war es. Ja, vielleicht waren es beide, also ich bin mir zu 100% sicher, dass das, weil Magath auch Farfan... Zumindest hat er gesagt, also wenn ein Raoul so etwas über mich sagt, dann mache ich mir darüber Gedanken, aber wenn ein Jefferson Farfan über mich sowas sagt, dann nehme ich das einfach nur zur Kenntnis. Und prompt, einen Tag später schießt Farfan das 1-0 gegen Wolfsburg und es war eine schöne Retourkutsche, wie ich fand. Ja. Tobi, bist du wieder da? Ich glaube, ich bin wieder da. Hört ihr mich? Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Ricky, bist du auch zufrieden? Ja. Ja, was hast du denn? Nerven wir dich? Sollen wir dich in Ruhe lassen? Was? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Nein. Also ich habe ja gerade auf www.facebook.com/4ecken2elva in unseren Livestream Thread reingeschrieben, dass das nächste Thema Jürgen Klopp ist. Der irgendwie. Ich würde noch ganz kurz schnell zu Magath sagen, ja, zum VfL, zu eurer Trainerdiskussion. Ich glaube, dass ich bin mir nicht ganz sicher, wer ist da Manager und Präsident, Vorstand beim VfL. Chris, gibt's da der Manager vom VfL, das wirst du vielleicht besser wissen, hat der Eier, um Magath zu entlassen? Da müsste er sich ja selbst entlassen. Oder halt der Präsident. Ich glaube, Magath ist auch Präsident, oder? Ja, aber entscheidet das nicht immer noch der Winterkorn mit? Also, oder bin ich da jetzt völlig raus gerade? Nein, der Winterkorn, der macht, der ist ein großer Fan vom VfL, aber im operativen Geschäft vom VfL Wolfsburg, da ist er definitiv nicht drin. Aber der stand doch damals auch ganz vorn mit dabei, klar, Meisterschaft hin und her, aber da stand er doch auch ganz vorn mit dabei und hat sich mitfeiern lassen. Ich dachte, dass der vielleicht im Hintergrund so ein bisschen mit die Fäden ziehen. Definitiv, das wird er machen, das wird er machen. Weil er ja auch mit Sicherheit über das Geld ein bisschen herrscht, ja, was er dem. Ich glaube, dass Magath ohne Wolfsburg nur über Magath selber geht. Ich glaube nicht, dass jemand Magath entlassen wird. Ich glaube, Magath wird früh genug selber sehen, dass es nicht mehr geht. Und das wird nicht der Fall sein. Und deswegen wird Magath, glaube ich, noch auf jeden Fall bis zur Rückrunde beim VfL bleiben, egal wie das weiterläuft. Meine Meinung. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand Magath entlässt. Wenn, dann geht Magath selber. Okay, ich glaube auch nicht, dass jemand Magath entlässt. Warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Jürgen Klopp hat meiner Meinung nach irgendwie so eine kleine... Warte mal, wir können es doch einfach kurz einspielen. Ach ja, stimmt, Mensch. Dann machen wir das doch so. Dann starte ich kurz den Livestream, den man findet auf www.folgequatsch.de. Warum das so ist, verraten wir euch nicht. Wow, Jürgen Klopp, das war eines der besten, wenn nicht gar das beste Bundesligaspiel. Aus unserer Sicht, Ihr Kommentar. Ja, die scheinen andere Vorstellungen zu haben von Fußball. Hier waren heute 80 Freistöße bei einem gepfiffen worden, das finde ich beim Fußball gehört hat. So ist es eine wichtige Unterbrechung, aber das ist mir zu wenig. Aber wenn es Ihnen so gut gefallen hat, in Ordnung. Wir haben 1-1 gespielt und dann... Es war unglaublich intensiv, das Spiel. Ja, es gab Chancen auf beiden Seiten. Ja. Es war ein unglaublich hohes Tempo drin in dieser Begegnung. Das sind alles Parameter, die für ein gutes Fußballspiel sprechen. Sie sprechen vielleicht auch die drei Spieler an. Deshalb kann ich Ihren Frust auch verstehen, die verletzt sind. Was haben Sie dort für... Kann ich noch nichts zu sagen. Alle haben Verbände, alle haben Eis drauf. Syndesmose, Bänder, alles ist dabei. Wir werden feststellen, was passiert ist. Haben Sie auch kurz mit Mirko Slomka drüber gesprochen? Also schon eine Situation, die Sie extrem ärgert. Sie hatten kurz mit Mirko Slomka am Spielfeldrand drüber gesprochen. Die drei, die Sie ihm gezeigt haben, was war das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, sah dann einfach danach aus, dass Sie drei verletzte Spieler gehabt haben. Das würde dazu passen. Sie wirken sehr angefressen. Was ist Ihnen über die Leber gelaufen? Was stimmt nicht? Davon kann ich nichts sagen, dass alles falsch verstanden wird heutzutage. Und dementsprechend muss ich es mal belassen, dass ich aussehe wie ein Idiot, wenn ich hier stehe und so drauf bin. Schon gehört, der Christian Streich sagt, herzlichen Glückwunsch, war kein Elfmeter. Sie sagen, es war einer, damit ist alles klar, man muss ihn nicht pfeifen. Das ist nur eine Szene von vielen. Wahrscheinlich sagt Christian Streich auch, dass das Foul von Subotic vor dem Freistoß ein Foul war. Sie sagen, es war keins. So, und so bleibt es Diskussion. Und das sind so Dinge, die relativ häufig so in diesen engen Spielen gegen eine blitzsaubere Mannschaft und wo Lewandowski erste Halbzeit einen glasklaren Elfmeter kriegt, als er gehalten wird, wo er nicht hinfällt, wenn er hinfällt, so braucht er nicht pfeifen, ist doch klar. So eine blitzsaubere Mannschaft bekommt einfach hier im Sekundentag Freistöße gegen sich gepfiffen. Das ist schon hart. Hat drei verletzte Spieler und scheint hier die Mannschaft zu sein, die mehr fault als der Gegner. Das ist ein Eindruck, der mich ein bisschen stört. Die genaue Aussage von Christian Streich, um es einfach nur richtig zu stellen, eher kein Elfmeter. Aber das nur am Rande. Das mehr sowieso, ja. Aber wir können es denn gerne mal gemeinsam anschauen und Sie können sich dann Ihre eigene Meinung geben. Nein, brauche ich nicht. Ist doch schon klar. Wenn der eine sagt, ist er, und der andere sagt, brauche ich nicht nochmal angucken. Dann ist ein Kann und fertig. Und er hat nicht gepfiffen. Aus. Also das wäre die Situation hier nochmal gewesen. Einfach nur, damit Sie auch nochmal das Bild vor Augen haben. Würde Christian Streich gerne nochmal hören, wenn es gegen seine Mannschaft wäre. Das ist genau die gleiche, würde ich echt gerne hören. Aber gut, ist wie es ist. Damit ist Ihre Meinung dann auch klar, dass es noch ein Elfmeter ist. Er kann halt so weiterlaufen. Der Ball wird gespielt. Ja. Gut. Jürgen Klopp, danke Ihnen auf jeden Fall. Alles klar. Kloppo shootet gegen Christian Streich. Ja. Ist schon vorbei? Ja. Ach so, weil der Stream, der ist ja noch der. Hm? Habt ihr Sky 90 danach geguckt? Ich hab's geguckt. Ich auch. Ich auch, muss ich sagen. Und Christian Streich, das habe ich mir schon gedacht, ist in einem. Was ist denn jetzt? Ich nicht. Was ist denn los? Irgendjemand hat noch seinen Stream laufen im Hintergrund. Ich nicht. Tobi. Geht ja drunter und drüber hier. Ja. Also ich habe mir schon gedacht, dass Christian Streich in so einer Talkrunde ein anderer Typ ist. Ich nicht. Hä? Nein, ich nicht. Oder wer quakt denn da rein? Uwe. Wer ist Uwe? Herr von Ton und Taxis, dann sag doch mal warum. Wer ist Tobi, Herr von Ton und Taxis? Tobi, du. Warum? Was ich nicht? Was soll das heißen? Ich nicht. Ich hab nicht den Livestream an, das meine ich damit. Das Thema hatten wir vor 8 Stunden. Das sind Halbbilder. Also ich kann ja mal ganz kurz, um die Wogen mal zu kletten, wieder auf eine Umfrage zu sprechen kommen, die wir dann gestartet haben. Und zwar Jürgen Klopps Reaktion fanden tatsächlich alle für überzogen, also unsere Hörer alle, hielten alle für überzogen. Also und ich kann mich da nur anschließen, weil ich persönlich sage immer, ein Trainer muss als Vorbild nicht nur für junge Leute vorangehen, sondern auch für seine Mannschaften. Wenn der Trainer sich nach jedem Spiel hinstellt, einen Schiedsrichter kritisiert und sich aufführt wie ein Affe und also wirklich an Aktionen rumstreitet, die es in der Saison halt einfach mal so häufig, die passieren einfach mal, dann das geht überhaupt nicht. Also das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen, finde ich, die er da an die Mannschaft sendet. Das kann ich nicht nachvollziehen. Was ich mir gedacht habe, ob es bei Klopp langsam anfängt zu überdrehen. Also Klopp ist genau, das ist es. Gewichtig ist ja ein Typ, ja, und das ging damals los bei der WM im ZDF, wo er noch beim ZDF dann am Anfang war, und das war ein Typ, der immer mal einen Spruch drauf hatte, dann ging er nach Dortmund und es wurde immer so ein Ticken mehr, und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass sich die Schraube für den zu schnell dreht und er immer wieder noch, der kann gar nicht mehr normal reagieren. Habe ich manchmal das Gefühl. Er ist direkt, fühlt er sich angegriffen und Die Frage ist, das Show, die er da abziehen will, um in seinem. Ich glaube nämlich, dass es in der Vergangenheit Show war und dass wir jetzt, wo irgendwie erstmal ein bisschen unruhiger wird, also möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwie Dortmund irgendwie hier Scheiße am Schuh hat. Nee, sondern dass man jetzt merkt, jetzt, wo es unruhiger wird, dass er schon ein komischer Typ ist, ein kleiner Choleriker. Ne? Das hast du auch gesehen. Also ich meine, was sollte das mit Christian Streich? Was sollte das? Was sollte das? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, dass das Problem... Hast du das gesehen, das Interview? Ich habe es gesehen, ja. Und ich glaube, dass das einzigste Problem an diesem Interview war, dass es einfach... Ich meine, Jürgen Klopp ist ein Trainer, der geht wahnsinnig mit. Ich glaube, dass ein Christian Streich direkt nach dem Spiel ähnlich reagieren würde in so einem Interview. Jürgen Klopp wurde persönlich. Was heißt, er wurde nicht beleidigt oder so, sondern er hat Christian Streich, der hat den da angefahren. Und ohne Grund. Christian Streich hat gesagt, bei dieser strittigen Szene, weiß nicht, in der 91., 92. Minute, als Karim Agi Marco Reus kurz vor der Strafraumgrenze fragwürdig abgegrätscht hat. Ja, da hat Christian Streich gesagt, für ihn hat er Ball gespielt. Das ist doch eine Aussage, die kannst du machen. Und da musst du doch nicht gleich ausrasten. Ich würde nicht sagen, dass es Ausrasten war. Ich glaube, es wird ein bisschen zu überbewertet. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Interview, das wurde doch im Endeffekt direkt fast nach Spielschluss gemacht. Also ja. da war Abpfiff, dann geht Klopp wie immer auf den Rasen, klatscht alle gegnerischen Spiele ab, klatscht seine Spiele ab und geht sofort zum Interview. Hat er die gegnerischen Spiele abgeklatscht? Er klatscht immer, ja, er hat's gemacht. Und dann kam doch im Endeffekt direkt dieses Interview. Und das ist genau das, was ich eigentlich Jürgen Klopp in dem Fall nur vorwurf. Er muss wissen, dass sich selbst schützen. Er muss sich so weit unter Kontrolle haben, dass er zu dem Interview geht und normal redet. Oder er muss einfach sagen, Leute, geht mir noch eine Viertelstunde. Ich komme nachher, ich kann jetzt gerade noch nicht. Das ist das Einzige, was ich Jürgen Klopp vorwerfe. Ich glaube, dass jeder Trainer in solchen Momenten genauso reagiert. Ich meine, es ist ein bisschen verständlich. Der Elfmeter, er ist strittig. Ich sag auch, dass wenn man ihn gibt, dann nicht, weil dann ist der Karim Hagi im Endeffekt ein bisschen selber schuld, weil in der letzten Minute so reinzugehen, ist wahnsinnig gefährlich. Hätte genauso gut schiefen können und so eindeutig. Absolut. Eindeutig kein Elfmeter, war es genauso wenig, wie es eindeutig ein Elfmeter war. Und die ganze Geschichte mit den vielen Verletzten, die Dortmund zu beklagen hat. Ich hab das Spiel nicht gesehen an sich. Klopp hat sich ja aufgeregt über die 80 Freistöße, die Dortmund gegen sich bekommen hat. Und aber sieht dann die Verletzten. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es viele Trainer gibt, die da genauso reagieren. Und ich glaube, dass ein Christian Streich da genauso reagieren würde direkt nach dem Spiel. Und wie gesagt, der einzige Vorwurf meiner Meinung nach, Jürgen Klopp, wenn du so ein Spiel erlebst, vor allem innerhalb von 4 Tagen, dass du zweimal eigentlich ein richtig gutes Spiel machst und dann dann 2 Minuten vor Ende das 1-1 bekommst und dann nochmal die Chance hast auf das 2-1, die dir nicht nützt, dann geh einfach nochmal in die Kabine kurz und komm dann ein paar Minuten später raus. Und José Mourinho geht zum Beispiel so ziemlich nach jedem Spiel immer nach Abpfiff erstmal in die Kabine, kommt er später raus. Hat sich zwar oft trotzdem nicht im Griff, aber er versucht erstmal runterzukommen. Er raucht erstmal eine und dann geht er zur Presse. Und vielleicht sollte das ein Jürgen Klopp auch machen. Aber pass mal, also du kannst mir nicht sagen, da kannst du jeden Trainer nehmen aus der Bundesliga, dass der so out of nowhere den Streich da im Studio anfährt, nur weil der seine Meinung geäußert hat. Er hat ihn ja nicht angefahren, er hätte wahrscheinlich jeden Namen gesagt. Ich glaube, das hat nichts direkt mit dem Streich zu tun. Wenn der weil du sagtest, es hätte auch jeder andere Coach gemacht. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass Jürgen Klopp aktuell irgendwie bei so einer oder so dünnhäutig ist. Ich weiß nicht warum. Dass er gerade irgendwie so eine Phase, weiß nicht, ob er in die Pubertät kommt, ich weiß es nicht. Er ist wirklich sehr zickig, muss man fast schon sagen. Ja gut, aber das war im Endeffekt schon immer. Also das ist für mich nichts Neues. Wenn es nicht läuft bei deinem Verein, das gab es die letzten beiden Jahre. Wenn es nicht läuft, also das ist doch Quatsch. Es läuft ja. Ja, aber was der Tobi sagt, stimmt ja. Er hat ja wirklich, er hätte jetzt eigentlich, wenn man es jetzt mal mit Punkten beziffern, oder kann man ja, 6 Punkte holen müssen aus den letzten 2 Spielen. Weil was er in Manchester gezeigt hat, war klasse. Also, und dann kriegt er einen Elfmeter. In der letzten Minute oder in der letzten, nicht in der letzten Minute, sondern zum Schluss hin, kriegt er einen Elfmeter, der fragwürdig war. Und jetzt eben Minute kriegt er keinen Elfmeter. Und pass mal, ich kann mir schon vorstellen, dass du da als Trainer, da gebe ich dir recht, Probleme hast, das im ersten Moment mal so normal zu verstehen. Aber dann, da kann ich aber nur das wiederholen, was der Tobi sagt. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es in der Zusammenfassung gesehen. Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf ein Tor. Ja, darum geht's. Das sage ich jetzt nicht, weil ich in Hannover wohne. Nee, das haben die auch gesagt. Jürgen Klopp muss froh sein, dass Mem Duff ihm nicht die Bude voll geprügelt. Ja, aber hätte, wäre, wenn, ist in dem Moment auch egal, genauso wie bei dem. Da kann man doch mal ein bisschen Demut zeigen und auch mal sagen, okay, hey, Elfmeter hätte ich gern gehabt. Das spreche ich ja gar nicht ab. Der sagt ja, der sagt nein. Und dann kann man doch auch mal sagen, oh Mensch, ist dumm gelaufen. Hätte aber auch genauso gut 3-1 vom Platz geschossen werden. Ja, hätte aber nicht, weil war halt nicht. Das ist ja überhaupt nicht das, was wir diskutieren. Wir versuchen ja nur zu verstehen, warum Klopp aktuell reagiert, wie er reagiert. Und da gebe ich dem Tobi recht. Ja, da gebe ich dem Tobi einfach recht. Momentan sind, oder in diesen letzten 2 Tagen ist viel durcheinander gelaufen. Was hätte anders laufen können? Man hat immer diese Reaktion hätte ich mir vorstellen können, als er gegen City da das 1-1 gekriegt hätte. Naja, aber für ihn war es doch eine ähnliche Situation. Na klar hätte er das Spiel zu dem Zeitpunkt schon verloren haben tun wollen tun. Aber er hat halt in der letzten Minute diesen Elfmeter. Ich persönlich habe ja bei uns abgestimmt bei diesem bei der Umfrage kein Elfmeter. Aber es ist ehrlich so, wenn du es von hinten siehst, sieht's aus wie kein Elfmeter. Wenn du es von vorne siehst, sieht's aus wie ein Elfmeter. Ich kann mich da nicht hundertprozentig festlegen. Von daher, wenn ich der Trainer von Dortmund bin oder ein Dortmunder Fan bin, dann sage ich Elfmeter. So, deswegen kann ich seine Aufregung kurz nach dem Spiel verstehen. Und dann ist er noch angekotzt von dem Spiel gegen City. Dann mache ich es halt so, wie ihr es schon gesagt habt. Dann quatsch halt nicht mit den Medien oder geh erst mal in die Kabine oder dann, weißt du, wenn er einfach nur so reagiert hätte, ja, nein, ja, nein, da gab es auch mal so ein Interview. Ich glaube, das war mit Willy Brandt damals, der einfach immer nur ja und nein gesagt hat. Ja, aber das finde ich dann noch besser, als sich halt dann so zu verhalten. Ich finde es immer. Ja, aber du kannst erst doch. Chris, du so kannst so nicht diskutieren. Ich habe dir mehr oder weniger recht gegeben gerade. Ja, nee, aber pass mal auf. Also wenn da der Kai Dittmann oder wer das war, der Typ, der ihn interviewt hat, der gesagt hat. Der Bub. Es war Jan Henkel. Ihm gesagt Henkel, hat, genau. Mensch, Jürgen, guck dir doch mal die Szene nochmal an. Und er direkt sagt, nee, mach ich nicht. Ja, also, für mich ist die Situation klar. Die sagen, es war Elfmeter, die sagen, es war kein Elfmeter. Für mich war es also dann Nonsens. Nonsens. Ja, aber genau das ist doch das Tolle. Also, ich meine, das ist Jan Henkel. Das sind die Reporter heutzutage. Die gehen da nicht mehr so auf ihn ein. Ein Waldemar Hartmann würde sagen, jetzt Jürgen, schauen wir es uns doch nochmal ruhig an. Komm. Alles gut, schauen wir uns mal in Ruhe an, aber der Jan Henkel, der hat das ja richtig rausprovoziert, diesen Nerven aus, diesen Wutausbruch von Klopp, den hat er doch provoziert, das, ja. Darauf werden die geschult heutzutage. Ja, weil er ihn noch angesprochen hat, warum reagieren sie so dünnhäutig? Ja, das kannst du einfach nicht machen, wenn du ganz genau weißt, okay, der Typ ist gerade auf 180, dann noch weiter mit dem Finger in die Wunde rein, das machen Leute, die Quote wollen, Leute, die jetzt, ja, die gerade immer mit Quotengeil sind. Andere würden noch sagen, ja, wir schalten zurück ins Studio. Nee, oder einfach das Interview. Es gibt Leute, die haben dann Händchen dafür zu sagen, okay, ich muss jetzt den Kerl, den ich gerade interview, ich muss den vor sich selber schützen, weil was er sagt, könnte jetzt böse enden. Oder ich sage einfach, ich tritt weiter nach und hoff alles raus und ich hoffe, dass dieses Interview dutzende Male nachher bei YouTube kommt und es Millionen Klicks gibt, dass ich da nachher dastehe, als ich derjenige, der ihn interviewt hat. Und so einer ist Jan Henkel. Tobi, war nicht Jan Henkel auch der zum Chelsea-Trainer nach dem Champions-League-Finale gesagt hat, also schämen Sie sich eigentlich nicht, wie Sie hier gespielt haben? Das weiß ich nicht, weil ich habe es damals... Stimmt, zu Di Matteo hat er das gesagt, Und Di Matteo ist einfach nur weggegangen. Ich habe es damals auf Sat.1 gesehen, da war Jan Henkel nicht. Ja, und mit Kurani hat er eine ähnliche Situation mal gehabt, als er da gesagt hat, die Fans wollen jetzt hier mal wissen, wo sie hingehen und Kurani gesagt hat, warum stellen sie mir so eine scheiß Frage? Ja. Also er ist schon auffällig und ich glaube, dass er sich natürlich dann darüber auch so ein bisschen definieren will und so ein bisschen der Skandalreporter sein will, aber die Leute sind ja... Ach, aber sind wir doch mal ehrlich. Also er holt ja nichts heraus, was irgendwie besonders ist, sondern was er macht, er geht den Spielern oder dem Trainer in dem Moment auf den Sack. Und die Reaktion kriegt er immer dann von denen zu hören. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt da wahnsinnig was zutage fördert, was man nicht jetzt wissen würde schon. Aber was er macht, er geht halt den Leuten danach auf den Sack, wie du, Tobi hat es, glaube ich, gerade gesagt. Also man hat gemerkt, Klopp will über diese ganze Sache eigentlich nicht reden. Den nervt das. Und dann er immer wieder, naja, jetzt stell dir mal nicht so an, jetzt guck doch mal hier. Und der Streich hat doch auch gesagt so und so. Und ich will nur noch mal klarstellen, der Herr Streich hat gesagt, kann man so und so sehen. Also der hat schon ganz genau gewusst, was er da jetzt macht. Das kann er mir nicht erzählen. Also, wenn man da über Klopp diskutiert, da bin ich gerne dabei, muss man aber auch über, jetzt habe ich mich selber völlig bespuckt gerade, muss man aber auch über Jan Henkel diskutieren, glaube ich. Ja, absolut. War es das über Jürgen Klopp? Ich glaube, wir haben uns beide, Ricky und ich, uns gerade mehr aufgeregt als Klopp selbst. Das glaube ich nicht. Wir sind also kein Deut besser. Das habe ich auch nicht gesagt. Ricky, du bist unser... sozialer Medien, Mann. Gibt es da was Neues? Ja, es gibt natürlich was noch Neues. Völlig jetzt aus. Ich bin ausgebrannt jetzt. Ja, wir können ja ganz kurz nochmal darauf hinweisen. Wir machen auf Facebook immer mal wieder ein paar Umfragen. facebook.com/4ecken2elver und würden uns da über Beteiligung sehr freuen. Und Ein paar Umfragen haben wir heute schon mit einbezogen. Kann ja noch ein bisschen was zu den anderen kurz sagen. Wir haben zum Beispiel auch, es gab ja die Diskussion mit Felix Magath, dass er so hart ist und die Spieler haben sich dann beschwert. Und da habe ich mal gefragt, ob Felix Magath wirklich so hart ist oder ob die Spieler mittlerweile einfach viel empfindlicher sind. In unserer Umfrage kam heraus, dass die meisten Hörer von uns der Meinung sind, dass die Spieler mittlerweile einfach nichts mehr abkönnen. Es ging ja da speziell um diese Wasserflaschengeschichte. Ganz kurz was zu der Geschichte. Diego Benaglio hat sich in dem Spiel verletzt, nicht am letzten, sondern am vorletzten Spieltag. Ja. Und die Spieler sind praktisch nicht zu Diego gegangen und haben, also Diego Benaglio gegangen und haben gefragt, wie es ihm geht, sondern wollten alle erstmal was zum Trinken. Und Magaths Reaktion darauf war, dass er gesagt hat, so, beim nächsten Lauf kriegen, sind nur 10 Trinkflaschen da und damit müsst ihr jetzt klarkommen. Also, apropos Wasserflasche, hast du es mitbekommen beim Bayern-Spiel? Nee. Da wollte Javi Martinez eine Wasserflasche haben. Und dann kam Paolo Guerrero und hat aus der Tribüne, von der Tribüne runter eine Flasche an seinen Kopf geworfen. Ja, aber ganz kurz mal. Na, warte, die der Geschichte kurz. Ach so, Entschuldigung. Javi Martinez macht so die Bewegung zum Menschen, trinkt? Der Wasser, zum Wasserträger, zum Waterboy. Und die Wasserflasche kommt dann tatsächlich angeflogen. Er fängt sie auch. Nur leider kommt auch noch eine zweite. Die zweite Flasche hatte er nicht so richtig auf dem Schirm und hat die direkt in die Eier gekriegt. Also war witzig. Ne? Ein Schmunzler. Schön. Ein Schmunzler bei dem. Der Chris hat übrigens gesagt, Felix Magath ist zu hart. Ja. Hat er abgestimmt. Tobi, was sagst du? Sind die mittlerweile so weich Eier, die Spieler? Ich nehme Tor 3. Magath wirkt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es an den Spielern liegt, dass die zu weich sind oder dass Magath zu hart ist, sondern ich glaube einfach, dass Magaths Masche nicht mehr zieht. Der Magath-Effekt ist verpufft. Komplett. Ja, also, wahrscheinlich geht das auch nicht auf Dauer. Deswegen holt er auch so viele Spiele und weil er immer denkt, okay, bei den alten funktioniert es nicht mehr, ich brauche neue Spiele, die ich noch nicht hatte. Und dann holt er irgendwelche aus der israelischen Liga. Gute Sichtweise. Der sagt, meinst du jetzt, dass die den Respekt verloren haben vor ihm? Oder Felix Magath hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, spätestens als er zu Bayern München ging und da hat man ihn dann auch international kennengelernt. Und jeder kennt mittlerweile Felix Magath, jeder weiß, was ein Typ er ist und das funktioniert nicht mehr. Dann haben wir, glaubt, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch gefragt, was eigentlich mit Werder Bremen los? Die haben ja 3-1 gegen Augsburg, wie ich jetzt heute gelernt habe, verloren. Und auch Tendenz geht eher nach unten. Und da haben wir mal gefragt, wo landet denn Werder Bremen in dieser Saison? 1-4, 5-7, 8-12, 13-15 oder 16-18. Die meisten tendieren zu 8-12, sprich Niemandsland. Kann man eigentlich so stehen lassen, oder? Wollt ihr dazu noch was sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Ich habe dann noch was zu unserem Facebook-Gewinnspiel. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir haben ja noch ein paar Umfragen. Und zwar unter anderem Euro League. Die fand ja statt letzte Woche Donnerstag. Gladbach und Stuttgart. Gladbach, sag ich mal, okay, so ein Spiel kannst du verlieren. War ordentlich was los da in Gladbach, viele Türken und mit Sicherheit, also man weiß, dass türkische Mannschaften, die können schon mal so gefährlich werden, aber was Stuttgart da abgeliefert hat, wir haben jetzt genug über Stuttgart geredet. Die Frage war eigentlich, ob Gladbach und Stuttgart noch die Kurve in der Euroleague bekommen und einheitliches Echo von unseren Hörern, nein, die bekommen die Kurve nicht mehr, sprich die meisten denken Gladbach und Stuttgart fliegen raus. Wäre vielleicht für Stuttgart auch gar nicht so schlecht. Und die letzte Frage, die ich gestellt habe, die wir jetzt noch ganz kurz analysieren. Nach dem Champions-League-Spiel habe ich gefragt, Dortmund, Schalke 04, Bayern, wer erreicht das Champions-League-Achtelfinale? Und komischerweise, also erstmal, die meisten sagen alle, aber es gab auch eine Tendenz hin zu Bayern und Schalke 04. Das bedeutet, bei unseren Hörern denken die meisten, dass Bayern und Schalke weiterkommen, Dortmund sehen die ein oder anderen schwarz. In der Euroleague? Nein, da waren wir schon bei Champions League. Musst du richtig zuhören, mein Freund. So jetzt kommst du mit deinem T-Shirt. Ja, ich sehe Dortmund in der Euroleague. Das wollte ich damit sagen. Jetzt erzähl mal mit deinem T-Shirt. Ja, sag das nicht so abwertend. Das ist ein schönes T-Shirt. Und zwar, wenn wir die 50 Follower-Likes Geräte voll haben bei Facebook, verleihen wir unter den Nicht-Befreundeten von uns, von mir, Tobi und Ricky, ein T-Shirt von EA Sports mit dem Aufdruck Join the Club. Also zum neuen FIFA 13-Spiel das Official Shirt und das ist das Coolste der Welt. Und wie lange bekommen die das dann? Bis sie es weiterverkaufen oder selbst einen Podcast machen, dann damit werben, dass sie 50 Likes bei Facebook haben wollen und es dann weiter versteigern. Ich frage nur, weil du gerade gesagt hast, wir verleihen das T-Shirt. Feierlich verleihen wir das. Das wollte ich. Ach, feierlich verleihen. Und es gibt wie lange dann feierlich? Bitte? Ja, wie lange feierlich dann verleihen? Tobi, ich glaube, du musst auch. Ne, ist schon Viertel vor. Ist sogar schon 12 Uhr. Aber auf die Antwort bin ich immer noch gespannt. Wie lange? Es gibt auf jeden Fall auch noch den Live-Tipp von 4 Ecken 2 Elfer. Und ja! Da hat ja Chris zum ersten Mal gegen den Hörer sozusagen unsere Ehre verteidigt. Chris hat 12 Punkte geholt. Ein mehr als Tobi am 6. Spieltag. Und der Tim hat leider nur 8 Punkte erreicht. Macht aber gar nichts. Ihr könnt da, wie gesagt, mitmachen. Zu gewinnen gibt's einen iPod Nano mit allen 4 Ecken 2 Elfer Folgen. Wie funktioniert das? Ihr schickt mir eine E-Mail. Entschuldigung an alle, denen ich was anderes erzählt habe, aber schickt eine E-Mail an 4 Ecken 2 Elfer, also die Zahlen als Zahlen geschrieben, @gmail.com und schreibt einfach, dass ihr mitmachen wollt. Für den nächsten Spieltag, für den 8. Spieltag ist schon alles voll. Für den 9. Spieltag ist der Luca dabei. Das heißt, ihr bewerbt euch für den 10. Spieltag. Und dann tippt ihr, wie gesagt, live gegen Chris oder gegen Tobi. Und wenn es euch gelingt, einen der beiden zu schlagen, punktetechnisch, seid ihr im Lostopf der Hinrunde und am Ende der Hinrunde verlosen wir dann eben ein iPod Nano. Chris, irgendwas habe ich im Gefühl, wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur fragen, ob der Weg über Facebook sich für diesen iPod Nano, ja, kann man ja fast sagen, zu bewerben, ausgeschlossen ist. Also muss man den E-Mail-Weg gehen. Ja, ich schließe nichts aus, aber es wäre halt gut, wenn das so ein bisschen kanalisiert rüberkommt. Ich habe ja gesagt, ihr könnt überall euch bewerben, aber ich verliere da so ein bisschen den Überblick, weil irgendjemand hat auf YouTube geschrieben, dann habe ich da zurückgeschrieben, dann kam dann erstmal nichts mehr. Dann hat noch der Jan hat noch auf Facebook dann geschrieben, den kann ich aber aus irgendwelchen Gründen nicht zurückschreiben. Also deswegen schickt mir eine E-Mail 4ecken2elfer@gmail.com und dann könnt ihr da mitmachen. So, das ist zu 4ecken2elfer@gmail.com. Wie gesagt, Chris hat unsere Hütte sauber gehalten. unser Live-Tipp-Spiel könnt ihr auch nochmal nachhören, natürlich auf YouTube. Ne? Wenn ihr wollt, meinen glorreichen Sieg nochmal anhören. Pfeife der Woche. Habt ihr da was? Gab es Material? Ricky? Mach mal du zuerst. Ich? Meine Pfeife der Woche. Meine Pfeife der Woche. Oh, ich hab da mehrere zur Auswahl eigentlich, aber ich nehme Jan Henkel für seine unausstehliche Art beim Interview mit Jürgen Klopp. War sie unausstehlich? Sie war nur penetrant. Ja, für seine wieder mal penetrante Art, den Finger in die Wunde zu legen. Er ist halt investigativ. Ja, für mich kriegt er trotzdem, wir verlängern gerade die Pfeife, oder? Die Pfeife, richtig, ja. Okay, ja, dann Jan Henkel. Ja, wenn der Ricky gerade noch irgendwie, weiß ich nicht, was macht, dann ist meine Pfeife der Woche ganz klar der Dämon, known as Jürgen Klopp. Also mit dem Auftritt hat er sich den ein oder anderen Kredit bei den Nicht-Borussia-Fans, glaube ich, ganz schön verhagelt. Also ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben es ja gerade schon ausführlich besprochen und ich versuche jetzt noch ein wenig vor mich herzulabern. Nee, ich kann schon nicht. Ja, nur, du bist schon wieder da. Okay. Also ich hatte Google Play, also sprich Google als meine Pfeife der Woche. Das ist wirklich unfassbar. Also das kann man überhaupt nicht beschreiben, wie eine Firma, die sich anmachen will, Apple irgendwie Konkurrenz im iOS-Geschäft demnächst mal zu bieten, so eine Scheiße verzapfen kann, wie mit dieser Rückgabe und wie gesagt, auch das Gerät geht alles besser, wenn das beste Android-Gerät ist. Ich hab's ja schon gesagt. Muss reichen. Eigentlich wollte ich übrigens auch Jürgen Klopp nehmen, aber hab mir schon gedacht, dass einer von euch beiden Jürgen nimmt. Ja, hast du dir schon gedacht. Der goldene Schuh, Tobi, verleihen. Mein goldener Schuh diese Woche geht an Jan Henkel, weil ohne seine penetrante Art gäb's kein Gesprächsthema. Tobi ist wirklich der beste Mensch der Welt, oder? Er hat's gesagt, okay. Abgehakt für diese Sendung. Ja, war's das? Ja, das war's. So, mein goldener Schuh geht an die Hertha. Warum? Pezzoni. Ja, genau, weil sie dem Kevin Pezzoni Obhut gewähren. Nee, ich bin wirklich gespannt. Also er ist ja jetzt erstmal im Training nur, soll sich da ein bisschen beweisen, aber ich finde das schon gut, dass sie da so eine fragwürdige Figur, wie sie ja aktuell oder wie sie damals in den Medien dargestellt wurde, unter Vertrag nehmen wahrscheinlich. Also ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Ricky. Mein goldener Schuh geht an einen Mann, der wegen wegen Fahren unter Trunkenheit bereits eine Haftstrafe absitzen musste und eine Geldstrafe zahlen musste und just gestern Abend mit seinem Porsche in eine Tankstelle einfuhr, und zwar direkt rein. Die Rede ist von Jonathan Lager, ein belgischer Fußballer, der, wie gesagt, gestern für ordentlich Aufsehen gesorgt. Auf jeden Fall, warum nehme ich den? Solche Leute sind mir grundsätzlich sympathisch, ja, sowas, ihr habt ja immer gesagt, die Spieler von heute, die sind alle gleich, die labern alle nur noch das Gleiche, und ich finde, der sticht mal so ein bisschen heraus, und solche Leute soll man hier huldigen. Jonathan Lager mit seinem Nexus 7, mit seinem Porsche in die Tankstelle reingedonnert. Ja. Ich weiß gar nicht, war es ein Mörder-Gag, echt? Nee, war es nicht. Ach so. Ja, hätten wir es. War wieder, also wirklich schön. Wirklich schön. Ist mein Lieblingspodcast, den ich jemals machen durfte. Und das, obwohl wir, Tobi, muss ich nochmal sagen, bei dem intellektuellen Ranking, ja, bei BitLove am Sonntag Platz 2 erreicht mit unserer 692. Folge der Tobi und Ricky Show, die da hieß Uwe. Ja, ich glaube, dass die Erklärung des Begriffs oder des Wortes Uwe Anlass dazu ist, uns so weit oben in diese Rangliste anzusiedeln. Kann nur. Es gibt, glaube ich, keinen besseren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es der Inhalt ist, der. Wenn es etwas, also wenn man, glaube ich, intellektuell googelt, wird man genau das finden. Also kommt nicht Marcos Antonio. Tobi und Ricky Show for life. Marcos Antonio kommt, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Bei Weltenbummler. Weltenbummler und einzigster Brasilianer, der nicht kicken kann. Schön, schön. Aber wir haben noch einen anderen Podcast, der nennt sich Vollgequatscht. Ist aktuell der beste Podcast der Welt. Das ist tatsächlich. Beste und erfolgreichste. Ja, es ist wirklich so. Ja, und das ist hier auch, das ist der zweitbeste. Also es ist unglaublich. Wir haben echt. Ja. Wir haben sie. Wir haben sie. Es läuft. Wir haben sie uns abgeguckt von anderen Podcastern. Das ist nämlich unser Credo. Wir gucken ab von anderen Podcastern. Soll ich jetzt die Musik einfach hochziehen? Nee, warte, noch nicht. Okay, dann nochmal. Noch nicht. Jetzt. Auf den Schnell, vor dem Kopfende, schnell.